Big Brother and the Holding Company mit Janis Joplin live im Frühjahr 1968. Die Version von Down on Me ist von Anfang März, von einem Gig der Band in Detroit, und das war gerade ein Ausschnitt aus einem Konzert im Winterland von San Francisco. Catch Me Daddy heißt der Song, aufgenommen Mitte April 1968. Die beiden Songs waren ursprünglich mehr oder weniger Adaptionen von Traditionals, von Gospel- oder Folk-Blues-Songs. Bei Down on Me ist Janis Joplin als Autorin angegeben, bei Catch Me Daddy werden alle Big Brother-Mitglieder als Co-Autoren erwähnt. Hier ist ein Blues von Big Mama Thornton. Janis Joplin sang ihn bei ihren ersten Konzerten mit Big Brother and the Holding Company, beim epochalen Auftritt beim Monterey Pop Festival 1967, immer wieder, auch bei ihren letzten Konzerten im Sommer 1970 mit der Full Tilt Boogie Band. Von wann diese Aufnahme stammt, weiß ich nicht. Die CD liefert keine zuverlässigen Daten. Die Band ist aber eindeutig Big Brother and the Holding Company. Also befinden wir uns im Jahr 1967 oder 68.